Es erscheint paradox. Nur zögerliche Helden sind echte Helden. Sie müssen zunächst Anlauf nehmen, um schließlich weiter springen zu können als alle anderen. Damit ist dieser Held natürlich das Gegenteil eines klugen Pandemikers. Der würde sich von einem charismatischen Mentor, vielleicht einem Virologen, schon lange vor einer Zwangslage genauestens beraten lassen, und dann würde er handeln. Was eine viel bessere Krisenperformance, aber eben auch eine viel langweiligere Geschichte ergebe. Was lehrt uns die Heldenreise am Ende? Dass dem zögerlichen Helden etwas Einzigartiges winkt, der Hauptgewinn. Nicht eine Bewahrung des Status quo, sondern die ultimative Verbesserung, ein echtes Happy End. Eine Prävention, die nur etwas verhindern oder bewahren, nie aber etwas grundsätzlich Neues bewirken will, erscheint dagegen unsexy. Die Science-Fiction-Autorin Ursula K. Le Guin, der wir schon im Kapitel 9 begegnet sind, bringt unsere fehlgeleiteten Heldenideale auf den Punkt, wenn sie schreibt: Wir bewundern heroisch nutzlosen Trotz und wir belächeln langmütigen Widerstand. Die großen Krisen zeigen uns, dass wir genau das Gegenteil tun sollten. Der erzählende Affe hat sich in einem Tempo und in einer Qualität entwickelt, die ihn zum Herrscher über die Welt gemacht haben. Doch es sieht so aus, als wäre er mit seinem selbst erklärten evolutionären Happy End als Krone der Schöpfung über das eigentliche Ziel hinausgeschossen. Die einzige Konstante des Menschseins ist, dass nichts bleibt, wie es ist. Wir wissen, dass wir uns ändern, sowohl revolutionär als auch evolutionär, plötzlich in großen Schritten, kaum merklich durch stetigen Wandel, und manchmal hören wir sogar auf die Kassandras. In diesem Buch haben wir behauptet, genau das sei die hauptsächliche Existenzberechtigung von Geschichten, dass sie Wandel ermöglichen. Doch ausgerechnet unsere beliebtesten Geschichten versagen offenbar hinsichtlich einer klugen Prävention. Gibt es eine Möglichkeit, wie wir diese narrativen Programmierungen doch noch für unsere Rettung nutzen können?